Ich weiß nicht, wie Sie über Frauengesichter denken, aber meiner Ansicht nach sind diese 16 Jahre, diese noch kindlichen Augen, diese Verlegenheit und Tränen der Scham mehr wert als jede Schönheit. Und sie ist außerdem bildschön. Hellblondes Haar, Locken, volle, rote, kleine Lippen, Füßchen. Mit einem Wort reizend. Nun, wir wurden miteinander bekannt. Ich erklärte, dass ich es infolge häuslicher Angelegenheiten eilig habe und am anderen Tag, also vorgestern, erhielten wir den Segen. Seit dem Tag nehme ich sie, wenn ich hinkomme, sofort auf den Schoß und lasse sie nicht weg. Nun, sie errötet, aber ich küsse sie alle Augenblicke. Die Mama sagt ihr selbstverständlich, dass ich ihr zukünftiger Mann sei und dass es sich so gehöre. Kurz, es geht mir dort ausgezeichnet. Und diese jetzige Lage als Bräutigam ist vielleicht sogar reizvoller als die eines verheirateten Mannes. Da findet man sozusagen la nature et la vérité. Ich habe mich mit ihr ein paar Mal unterhalten. Das Mädel ist gar nicht dumm. Zuweilen blickt sie mich so verstohlen an, dass es mich einfach durchschauert. Wissen Sie, sie hat ein Gesicht wie eine Madonna von Raphael. Die Sixtinische Madonna hat doch ein fantastisches Gesicht, das Gesicht einer leidvoll Entrückten. Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Nun also, so ähnlich. Kaum hatte man uns den Segen erteilt, als ich am anderen Tag ihr für 1.500 Rubel Geschenke mitbrachte. Ein Schmuckstück mit Brillanten, eines mit Perlen und dazu eine silberne Schatulle für Damen von dieser Größe, mit allerhand Dingen darin, so dass ihr Gesichtchen, dieses Madonnengesichtchen, wieder errötete. Ich nahm sie gestern wieder auf den Schoß, habe es aber wahrscheinlich zu ungeniert getan. Sie errötete ganz und gar und Tränen kamen zum Vorschein. Sie wollte sich aber nichts anmerken lassen und brannte wie im Fieber. Als alle einen Augenblick draußen waren und wir allein im Zimmer, fiel sie mir plötzlich zum ersten Mal von selbst um den Hals, umarmte mich, küsste mich und schwor, dass sie eine folgsame, treue und gute Frau sein werde, dass sie mich glücklich machen wolle, dass sie ihr ganzes Leben, jeden Augenblick ihres Lebens dafür hingeben und alles, alles opfern werde. Dafür wünsche sie bloß meine Achtung zu besitzen. Und weiter, sagte sie, brauche ich nichts, gar nichts, keine Geschenke. Geben Sie zu, dass ein derartiges Geständnis unter vier Augen von solch einem 16-jährigen Engel mit jungfräulicher Schamröte und Tränen der Begeisterung in den Augen recht verlockend ist. Nicht wahr? Nun, hören Sie, wir besuchen zusammen meine Braut, nur nicht jetzt. Mit einem Wort, gerade dieser ungeheuerliche Unterschied in Alter und Entwicklung erregt in Ihnen Wollust? Wollen Sie wirklich so heiraten? Warum denn nicht? Unbedingt. Jeder sorgt für sich so, wie er kann. Und am lustigsten lebt der, der es am besten versteht, sich zu beschwindeln. Ja, Sie haben sich ja mit voller Wucht in die Tugend verrannt. Verschonen Sie mich damit, mein Guter. Ich bin ein sündiger Mensch.